Nummer 45. Stefan Meyer, ich gehöre der Linkspartei an. Ich arbeite Schicht, und zwar bin ich in Wechselschicht. Da fange ich entweder morgens, nachmittags oder abends an zu arbeiten. Und deswegen wechselt bei mir auch die schönste Tageszeit.